Bravo Radio, die wöchentliche Dosis. An der Schimpia, jeden Mittwoch zu 13:24 und beim Unterfunk. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 22. Oktober ist, dann handelt es sich um, was sagt denn der Jan? Handelt es sich um eine Wiederholung? Ich lese hier gerade live im Online-Redaktionsforum-Chat. Die schreiben irgendwas. Ist mir jetzt egal. Auf jeden Fall war das gerade eben Gedrängel mit dem Lied Hallo und Bud Spencer. Hallo. Ja. Und Bud Spencer. Genau. Ich habe hier die zwei, den Simon und den Konsti hier von Gedrängel, aber sie wollen doch ausdrücklich nicht deswegen da sein, wegen dieser Band. Ja, wir waren ja schon mal als diese Band hier und wir sind heute auch nicht vollständig. Genau, und wenn man nicht vollständig ist, dann ist man nicht als Band da, sondern als Privatperson. Ja, der Martin fehlt nämlich. Aber der wäre letztens auch, glaube ich, auch nicht gekommen, ne? Das war nur Zufall, dass er letztens war er da. Also, der war da, aber er war doch irgendwie spontan irgendwie. Aber er war ja auch schon mal alleine hier, aber da war er dann auch nicht gedrängt. Da war er selber. Ja, stimmt. Mit seinem Buch. Ja. Wie heißt es nochmal? Hier liegt es irgendwo rum, irgendwas mit Punk die in Deutschland. Die Bibel hat er doch geschrieben. Ja, genau. Punk in Deutschland. Vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt. Teilweise. Vom Punkischen ins Deutsche. Übersetzt. Ja. So wie ich das im Vorgespräch mitbekommen habe, wollt ihr heute die Bielefelder Punk-Musikszene vorstellen? Ja, das wäre übertrieben. Einen Ausschnitt Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre bieten. Also die relevanten Jahre sozusagen. Genau. Weil alles davor war noch nicht so richtig Punk, weil der Punk wurde halt eben in den 90ern, Ende der 90er in Bielefeld erfunden sozusagen. Also wir wollen zumindest heute die Deutungshoheit zurückgewinnen. Ja, neu erfunden wahrscheinlich. Nee, überhaupt erst. Das, alles davor waren so Vorläufer und so. Vorher hat halt Konsti noch nicht mitgemacht und danach war es erst richtig Punk. Also ich habe das da entdeckt und seitdem gibt es das ja erst, also für mich halt. Ich denke, das geht jedem so. Genau, eben. Und deswegen ist halt das für jeden irgendwie so individuell festzulegen und heute versuchen wir das dann mal vielleicht für uns zu tun. Wo wurde denn für dich Punk erfunden? Genau, wahrscheinlich viel früher. Für dich persönlich, in deinem Leben? In Schwäbisch Hall. In Schwäbisch Hall. Und wann war das? Das war 1986. Ja. Nee, früher sogar. Nee, aber 86 war ich Mitglied einer Punkband als Bassist und dann müssen wir schon sagen, offiziell 86. Oh. Davor habe ich es ja nur gehört. Dann war das halt anderer Punk als der Punk, den wir erfunden haben. 86 habe ich mein 5-jähriges Jubiläum gefeiert, also mein eigenes auch wieder. Also da bin ich 5 geworden. Ja, spielen wir mal was aus Bielefeld. Ja, was aus Bielefeld, das dürfte so von 99 sein. Mach mal Nervous Disease an. Just wasting all my time. So, wir hatten kleine soundtechnische Probleme. Die haben wir jetzt hoffentlich geregelt. Das heißt, man hat uns vorher gar nicht gehört? Doch, aber nur irgendwie über die Mikros und ganz schlecht. Also wir haben dann so geklungen wie wahrscheinlich jede andere Sendung bei Punkrockers Radio. Ein Wunder, dass den Leuten aufgefallen ist. Sehr aufmerksames Publikum. Ja, sehr gut. Ja, dann können wir jetzt ja von vorne anfangen. Ja, genau, fangen wir gerade nochmal von vorne an. Wir haben gerade Nervous Disease gehört, eine Punkband aus Bielefeld, so Ende der 90er Jahre. Und es war mein zartes Stimmchen, was dort erklang. Seins. Also Siamese. Ah, Simon Seins. Ja, das war ja meine erste Kapelle damals. Ja. Noch beeinflusst von, schwer beeinflusst von NoFX wahrscheinlich. Ja, und den ganzen Kram. Bist du auf Skateboard gefahren? Kann man in Bielefeld Skateboard fahren? Inzwischen kann man das sehr, sehr gut. Ja. Bielefeld hat inzwischen Europas größten innerstädtischen Skatepark. Gab es damals natürlich noch nicht, aber damals gab es auch schon Aldi-Parkplätze, wo man das auch machen konnte. Ja, und den Platz, wo der Park jetzt ist, den gab es schon auch, bloß in kleiner. Also ja, Kesselbring. Kesselbring heißt das. Also Leute, die aus Bielefeld kommen, die kennen das. Wird ja immer so belächelt, ne, die Stadt. Ja, ich war selber noch nie dort. Nee. Ab heute nicht mehr. Wir sollten auf jeden Fall heute drum rumkommen, zu sagen, wofür die Stadt eigentlich bekannt ist. Was man immer sofort was man so belächelt. Also wenn du das nicht weißt. Ja, ich weiß, mit dem Internet und so, ne? Ja, ja, brauchen wir nicht weiter darüber reden. Ja. Aber es gibt ja auch andere Sachen, die daherkommen. Zum Beispiel Dr. Oetker. Auch ein ganz großes, schwarzes Kapitel dieser Stadt. Aber ja, kann man nichts machen. Mhm. Das ist halt so ein riesiger Großkonzern, der da alles in der Hand hat. Und dem hat zwischendurch, glaube ich, auch mal Jeferbier gehört. Ich weiß nicht, ob das wieder anders ist. Auf jeden Fall gehört Dr. Oetker ungefähr alles. Mhm. Und nicht nur in Bielefeld. Und Gerhard Schröder hat in Bielefeld Abitur gemacht. An der gleichen Gymnasium wie du, oder was? Auf dem, wie heißt das, Abendschule, auf dem Westfalenkolleg. Also der hat das ja irgendwie auf dem 10. Bildungsweg erst gemacht. Ah ja. Das hat man dann ja auch gemerkt. Ich habe ja mit dem Neffen von Gerhard Schröder Abi gemacht. Und darfst du jetzt sagen, wer das war? Nö, glaube nicht. Beckmann hat damals Gerhard Schröder am Telefon zur Kanzlerschaft gratuliert, weil ihn sein Neffe halt angerufen hat und die waren gerade auf Stufenfahrt, Beckmann war dabei. Alle, die Beckmann draußen an den Radiogeräten kennen, werden sich jetzt sehr für ihn freuen. Ja, cool, wenn wir gerade über Beckmann sprechen, dann können wir eigentlich mal eine Band spielen, in der dieser besagte Beckmann mitgespielt hat, und zwar am Bodenwälzen. Mit dem Song Guy with a Perspective, was so ungefähr 1900 wann aufgenommen sein müsste? 96? 95, 96 irgendwie, ja. So, glaube ich, ja. Das war die Band am Bodenwälzen. Ja, richtig. Großartige Band. Ja, wirklich total. Das ist ein Kleinod, was übersehen wurde von der hiesigen Punkrock-Szene. Ja, wahrscheinlich, weil sie aus ihrem Kaff nicht rausgekommen sind. Ja, und weil es damals noch kein Internet gab. Ja. Wir hatten ja nichts. Ja. Wir haben die Musik damals ja mit dem Bollerwagen den Leuten vorbeigebracht. Was ist denn die nächstgrößere Stadt? Hannover? Köln, glaube ich. Köln. Ja, oder Hannover schon auch. Ne? Ja, Hannover. Also zwischen Hannover und Köln. Ja. Ja, das stimmt, passt. Also so, wenn quasi Kölner zu den Chaostagen gefahren sind, sind sie auch durch Bielefeld gekommen. Also so kann man wieder so was für Pogo-Radio erzählen, glaube ich. Mhm. War die auf den Chaostagen oder war der noch zu jung? Ja, da war ich noch zu klein. War auch noch zu klein dafür. Ich habe mir Fanzines gekauft damals, weil ich das spannend fand, aber Mama hätte mich halt nicht fahren lassen. Ich habe ein Fanzine gekauft, wo es um die Chaostage ging und so. Fand das auf jeden Fall interessant, aber Ja. War noch zu klein. Ja. Ich bin ja als Kind häufig mit meinen Eltern, weil das auf dem Weg in die Stadt lag, am AJZ Bielefeld vorbeigefahren. Und das war halt so ein krasses, großes, buntes Haus mit so komischen Leuten davor. Und da habe ich immer gefragt, ob da die Chaoten wohnen. und ich weiß nicht mehr, was die Antwort war. Aber als ich dann später mal hingegangen bin, hat sich das eigentlich bestätigt. Aber bloß die wohnten da halt nicht, aber die waren da. Aber so, weiß nicht, man hat sich dann da ganz wohl gefühlt, aber so als Kind, weiß nicht, finde ich ganz, ganz witzig, wenn man in so einer Stadt dann an solchen Gebäuden langfährt und das noch nicht so richtig zu interpretieren weiß. Und später kriegt man dann raus, was da ist. Ich fand ja früher als Kind Punks und Rocker und sowas, das war alles das Gleiche, ne? Und ich fand ich immer scheiße. Echt? Nee, mein Bruder und ich, wir waren uns da ziemlich einig, dass Punker, die tun halt nichts, die sind nur faul. Ja. Und Rocker sind aber die Bösen. Die haben ihre Ketten dabei und die wollen einen dann auch verhauen. Das sind aber alle so Angebertypen halt, ne? Rocker jetzt? Ja, und Punks und so, die immer irgendwie. Ja, früher waren die ja echt so sehr. Ja, Bierflaschen und so. Fand ich als Kind. Die saßen ja immer nur rum. Fand ich als Kind nicht cool. Und dann hast du trotzdem selber diesen Weg eingeschlagen irgendwann? Nee, ich glaube, zu meiner Zeit, als ich Kind war, gab es ja auch gar keine Punks. Auf jeden Fall nicht auf in dem Dorf, wo ich herkomme. Da gab es, glaube ich, bloß Rocker. Man kannte das dann höchstens aus TKKG-Hörspielen. Nee, da gibt's das, ja? Ja, also da gab es vor allem Rockerbanden. Und in TKKG-Hörspielen, da waren die Rocker immer böse und hatten Schlagringe dabei und so. Da wird ja auch vor Tätowierten gewarnt. Ja. In irgendeiner Folge, das ist ganz geil. Mein Lieblings-TKKG-Zitat ist, wie Tim, also Tarzan, also Peter Karsten, wie der sagt, mit dem Unheil auf der Welt ist es wie mit den Chinesen, es wird immer mehr. Das ist tatsächlich ein Zitat. Der Tarzan ist ja auch Sohn eines Kriminalkommissars. Nee, das ist doch die Gabi Glöckner, Pfote. Ah, die ist doch Glöckner? Glöckner? Gabi Glöckner. Kommissar Glöckner. Kommissar Glöckner oder Glöckner? Kommissar Glöckner. Ach, Glöckner, ich glaube Glöckner. Ich wette, das kriegen wir gleich über den Chat. Ja, der Vater von Gabi ist Bulle. So viel kann man festhalten. Der Vater von Gabi. Ja, deshalb gibt es die auch nicht mehr, die TKKG. Haben sie nicht durchgesetzt. Die haben sich aber bei Sorgen bestimmt damals, gab es damals schon das Dr. Sommerteam aus der Bravo? Stimmt, genau. Ja. Vielleicht haben sie sich daran gewandt. Es gab auch eine Bielefelder Band, die hieß das Dr. Sommerteam. Ich glaube, die in der Bravo haben sich nach denen benannt. Ja, genau. Die in der Bravo haben sich nach dieser Bielefelder Punkband benannt. Und die haben mit der eben gehörten Band am Bodenwälzen mal ein Feature gemacht, was auch, glaube ich, heute immer noch auf der Alm, also in der Schüko Arena in Bielefeld, teilweise als Tormusik oder Einlaufmusik, oder also es lief auf jeden Fall mal dort. Nicht ständig und etabliert, aber es lief da schon mal über die großen Boxen, weil es da eben halt auch um die Liebe zur Stadt Bielefeld geht, und das haben so also, Arminen dann ja auch. Genau, das muss man ja dazu sagen. Es geht um Arminia Bielefeld, das ist so eine Fußballmannschaft, die in der dritten Liga, glaube ich, spielt. Ja, genau. Also die machen doch Fußball, oder? Also ich hab das nochmal am Rand gelesen von denen. Weiß nicht, so genau weiß ich das auch nicht. Das ist ziemlich Punk, was die machen. Ja, genau. Eigentlich machen die Punk. Arminia Bielefeld ist so ein Punk-Verein. Bei so Sportvereinen gibt es ja auch noch andere Sachen. Die machen nicht nur Fußball, sondern haben noch Tischtennis und sowas und Federball oder so. Ja, Arminia Bielefeld ist wahrscheinlich bekannter für Tischtennis, denke ich mal, als für Fußball. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die im Tischtennis in der ersten Liga spielen. Ja. Das ist durchaus möglich. Bielefeld war eine Tischtennishochburg. Ja, auf jeden Fall müssen wir mal diesen Song hören. Ja, wir machen mal diesen Song an, vom Dr. Sommerteam mit einem Bodenwälzen. Ist aber, klingt scheiße, weil es halt uralt ist. Aber her damit. Wir haben keine Welt. ab. Dafür haben wir den DSD und den Stolz auf unsere Stadt. In viele Ja, eins muss man Bielefeld lassen. Da gibt es ja mehr als zwei Punkbands. Das ist richtig. Ja. Ja, und das ist ja schon mal eigentlich schon ein Beweis dafür, dass die Stadt irgendwie wert zu schätzen ist. Zu schätzen ist, ja, genau. Ich glaube, zu deiner Zeit gab es da auch schon, also es gab auch, glaube ich, früher noch relativ bekannte Punkbands. Mhm. Notdurft kommt, glaube ich, auch aus Bielefeld. Ach, die kommen aus. Ja, Notdurft sind auch Bielefeld, nee. Ja, stimmt. Ja. Die dürftest du ja auch kennen. Da könnte ich aber was spielen, ne? Ja. Könntest du machen. Das können wir gleich vielleicht noch. Von der Band spielen. Haben wir damals sogar in meiner ersten Punkband haben wir ein Lied gecovert von denen. Ach. Guck mal, so schließt sich der Kreis. Ja. Das war die Zeit, wo ich noch dachte, im AJZ wohnen Karot. Ja, und ich damals noch gedacht habe, das ist bestimmt so eine, die aus diesem komischen Ruhrpott kommen. Dieser unbekannte große Ruhrpott. Dieser rote Fleck auf der Deutschlandkarte. Ja, Bielefeld ist ja ein noch röterer Fleck. Oder auch. Sagt man nicht schwarzer Fleck auf der Landkarte? Oder ein grüner Fleck. Roter Fleck? Na, schwarzer. Ach, rot, im, ach, rot, ich, rot weil ja, Städte war, immer war, rot sind war, und so. Land ist grün und ne, deshalb roter Fleck. In Bielefeld wurde ja mal das Trommelfell von Joschka Fischer zerschmissen, weil der hat da auf dem grünen Parteitag einen Farbbeutel ans Ohr bekommen. Auch da war Bielefeld wieder stark in den Medien. Das war in der Seidenstickerhalle, ne? Ja, ja, da hatte er sich, glaube ich, affirmativ zu militärischen Interventionen geäußert. Und dann hat ihm einer ein Farbdings ans Ohr geworfen. Und welcher Band hat er mitgespielt? Joschka Fischer. Ich glaube, bei Notdorf. Achso. Weiß ich nicht. Das war kein Kumpel von euch. Dazu können wir jetzt auch nicht sagen. Das war da auch so ein Punker, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, das war ein Rocker. Es war ein K.O. Genau, es muss ein Rocker gewesen, sein. Der war gewalttätig. Ja, klar, der geht auf grünen Parteitage, oder was? Hat sich da eingeschlichen. Wegen der Bratwurst. Ja, aber auch eine andere Band, von der du ja eben erst aufgeklärt wurdest, dass es Bielefelder sind ZZZ Hacker. Mhm. Die waren dir vorher im Begriff. Ja. Die sich ja ZZZ Hacker genannt haben, um im Plattenregal noch hinter ZZ Top zu stehen. Das war damals, glaube ich, ihre Motivation, sich auf jeden Fall 3Z an den Anfang zu setzen. Der Legende nach. Und Hacker? Also ich weiß gar nichts über den Namen. Nee, das weiß ich auch nicht. Aber, ich kenne nur die wahrscheinlich Geschichte. Heißt einer so. Mhm. Nee, ich weiß nicht, der Coach ist da auf jeden Fall bei. Der Typ heißt Coach, oder was? Irgendwer von denen heißt Coach. Punkrock-Coach. Ich meine, das sind halt auch, sagen wir mal, schon ältere Herren. Aber mit denen spielen wir auch bald. Die sind dabei. Eine andere Kapelle, die wir bestimmt gleich auch noch hören, Sack 100. Wir tun uns dieses Jahr wieder zusammen. Wir haben vor 6 Jahren oder 7 Jahren eigentlich damit aufgehört mit dem Quatsch. Und spielen jetzt aber ein Reunion-Konzert und da sind auch die ZZZ-Hacker mit am Start. Und wo ist das Konzert? Im Falkendom in Bielefeld am 19. Dezember. Der Falkendom Bielefeld ist auch definitiv hervorzuheben als ein schönes Etablissement in Bielefeld. Wie kann man sich Bielefeld vorstellen? Das ist so ein wahrscheinlich haben die Alliierten vergessen, die Stadt zu bombardieren während dem Zweiten Weltkrieg, kann ich mir gut vorstellen. Weiß ich gar nicht so genau. Ist es eine Altstadtgeschichte, so mit Kopfsteinpflaster, so wie Münster oder? Ja, aber nicht so viel. Also auf jeden Fall nicht so viel Altstadt wie in Münster. Aber es gibt so einen alten Markt, so der ist so sehr pittoresk. Und es gab aber auch Bombenschäden, weil Bielefeld war ja schon immer Industriestadt, war Leineweberstadt und war insofern auch als ich weiß noch, dass ich früher, ohne ein BMX-Rad zu haben, BMX gefahren bin, und zwar in einem Bombentrichter, den es in Bielefeld gab. Also da konnte man hinfahren und da sind dann viele Kinder mit dem Fahrrad so drin im Kreis gefahren. Ah, ja. Also von daher, zumindest eine Bombe ist gefallen. Die äußeren Stadtbezirke waren auch sehr durch Kasernen geprägt. Das erinnere ich mich so, was meine Kindheit angeht, immer an Kasernen vorbeiradeln. Die Engländer, ne? Waren dann wohl die Engländer. Ja, wir hatten ja auch mal in einer so einer Kaserne einen Proberaum. Ja, stimmt. Und zwar war diese Kaserne aber auch schon anders genutzt. Und zwar war da die Zollfahndung drin, die Drogenfahndung. Das heißt, ich kann behaupten, dass ich mit meiner ersten Band einen Proberaum im Keller der Drogenfahndung hatte. Und die haben nichts gemerkt. Wie es dazu kam, kann man jetzt hier nicht erzählen, aber es war so. Ja, die haben nichts gemerkt. Das ist gut. Ja, es fühlt mich im Nachhinein auch immer noch mit Genugtuung. Ja. Und die wahrscheinlich auch. Ja, wir müssen jetzt mal die Hacker hören, glaube ich. Ja, ne? Wahrscheinlich eine Wand nebendran war die Asservatenkammer. Der Keller stand ansonsten leer, aber oben drüber war halt die Drogenfahndung. Ja. Der Keller war muffig. Die Drogenfahndung hat einen Muff im Keller. Kann ich bestätigen. Ja, mach doch mal die Hacker an. Mach ich. Die haben Bock auf ein Bier und ich auch. Ah, stimmt. Ich auch. Komisch. Darf ich wieder hier ausblenden, ne? Und so. Und ich kann hier so schlecht ausblenden. Das Lied wird jetzt hier, weil wir hier so ein Qualitätsmanagement haben, hier so ein absolutes diktatorisches, und dieses Lied als hier nur als MP3 vorliegt in einer 48 Kilobit Version, werde ich jetzt hier ein anderes Lied von ZZ Hacker spielen, und zwar Stacheldraht. Ja, das war jetzt von der Aufnahmequalität schlechter, aber die MP3-Qualität war besser. Ja, man muss sich die Hacker dann also live angucken. Ja, genau, muss man einfach machen. So, weil aufnahmetechnisch scheint das alles für den Arsch zu sein. Werden die denn auch noch ein bisschen öfters mal Konzerte machen, oder? Ich glaube, die Hacker machen sich inzwischen ziemlich rar. Also ich glaube, die sind auch über 50 oder was. Ja. Ich glaube, die machen nicht mehr so viel. Aber wir freuen uns sehr, dass die dabei sind an dem Abend. Am 17. November. Genau. Hey, wann war das? Fast richtig. Am 19. Dezember im Falkenum Bielefeld, ist ein Freitag, mit dabei und auch initiiert ist das Ganze von einer Metalband, die sich Ewing Oil nennt, die auch ganz nette Jungs sind zur Musik. Eigentlich ist es sowas immer ganz praktisch, es wird in Landau immer gemacht, da werden dann irgendwie... Wo die dicken Kinder herkommen. Ja, wo die dicken Kinder herkommen. Die machen das dann immer so am zweiten Weihnachtsfeiertag oder am dritten Weihnachtsfeiertag oder sowas, machen die immer so ein Konzert, wo dann, weil dann alle Leute dann zu ihren Eltern fahren. Ja, genau. Das Konzept, eh da, ja. Das Konzept und macht dann, in Bielefeld auch eine Band, die nennen sich Celltaps, Beatles rückwärts geschrieben. Die haben immer auch so ein traditionelles Weihnachtskonzert, inzwischen auch im Falkendom. Da ist der Jochen Fahle Sänger und Initiator von dieser Band. Ich weiß nicht, ob der dir zufällig was sagt. Der hat auch so eine Bielefelder Band, Randale, alle die Kinder haben, kennen wahrscheinlich Randale, so eine Rockband für Kinder. Mhm. Und der war auch mal im Fernsehen zu sehen als so ein Ordnungshüter. Bei so einer Persiflage auf diese Ordnungshüter-Sendungen, Dokus, die es da so gibt. Ja, dass ich den jetzt kenne, das heißt ja nichts, ne? Nee, das heißt überhaupt nichts. Das ist halt Bielefelder Prominenz, ne? Ja. Alle Bielefelder am Radio werden wieder ausflippen, dass der Name Jochen Fahle jetzt gefallen ist. Was gibt's denn eigentlich noch für Bielefelder Prominenz? Bielefelder Prominenz? Gibt's noch irgendwelche? Ernie gibt's halt? Ja, Ernie. Ernie ist so der stadtbekannte Flitzer. Ernst Wittig. Ein Flitzer ist das. Also der rennt halt immer nackt rum und ist ultra bekannt in Bielefeld und ist auch ein cooler Typ. Und der Bruder von dem ist auch sehr bekannt, der macht immer so Luftaufnahmen aus dem Drachen. Also so ein Motordrachen, damit fliegt er so rum. Kalender macht er damit. Genau, damit macht er so Kalender, die sind international bekannt. Der Typ ist auch so durch New York geflogen, hat dann vor Ärger gekriegt, weil da soll man ja nicht so rumfliegen. Ja. Also, da haben sie ja schon Leute verflogen. Könnte ja was passieren. Genau. Ich habe tatsächlich eine Postkarte noch aus der Fotoreihe, wo er nämlich mit seinem Drachen um die Twin Towers segelt. Und ich habe eine Postkarte, wo Ernie drauf ist, mit einem Tiger-Tanga, den man rausziehen kann. Also es ist so eine Gimmick-Postkarte. Die hat er mir selber eigenhändig unterschrieben, als er bei uns auf der Schule auf der Tischtennisplatte mal posiert hat, nackt. Damit war er der große Held an der Schule für alle Schüler, nicht für die Lehrer. Er fuhr immer auf dem Rennrad nackt durch die Stadt und hat dann öffentliche Plätze aufgesucht und da gepostet. War einigermaßen gut in Schuss, vielleicht ein paar Mal Bauchtag ausgelassen. Ja, der war auch schon alt, ne? Relativ. Ja, ich weiß gar nicht, was der jetzt macht, aber ich glaube, er hat das. Der ist auf jeden Fall hart verklagt worden. Ich weiß, seine Klamotten hat er nicht an den Nagel gehängt, aber also eher umgekehrt. Ich meine, neulich irgendwann gelesen zu haben, dass der sich mal wieder irgendwo gezeigt hat, aber der hat bestimmt 10, 15 Jahre dann auch die Füße bzw. die Genitalien stillgehalten. Ja, also das auch Bielefelder Prominenz, was sonst. Warte mal, es kam doch noch so noch ein paar. Jüngst bekannte Leute. Jüngst bekannte? Es kommt eine neue Tatort-Kommissarin, diese junge, wie heißt denn die Schauspielerin? Eileen Thesel, glaube ich. Die kommt auch aus Bielefeld. Das weiß ich gar nicht. Schüko-Fenster, aber das ist keine Person. Mich hat in Bielefeld mal Farin Urlaub nach dem Weg gefragt, aber ich habe nicht erkannt, dass er es ist, weil sonst hätte ich irgendwas gesagt. Aber ich habe ihm gesagt, wo es reingeht. Er wollte nämlich wissen, wo man ins Jugendzentrum Kamp kommt. Das gibt's gar nicht mehr. Ja. Aber ja, so habe ich mal mit Farin Urlaub gesprochen. Der war auf jeden Fall auch schon in Bielefeld. Ja klar, die waren ja schon häufiger auch so, die Ärzte, aber haben nur einmal mit mir gesprochen und da habe ich es nicht gemerkt. Mhm. Wer ist denn gerade hier der Bürgermeister und zu welcher Partei gehört er? In Bielefeld? Mhm. Das sage ich dir nach der nächsten Maus. keine Ahnung. Eigentlich weiß ich das sogar, weil ich war jetzt ja letzte Woche meine Eltern besuchen und habe dann da auch wieder Bielefelder Tageszeitung gelesen. Und ich habe sein Bild tatsächlich gerade vor Augen. Ich meine, ist es nicht immer noch Pitt Clausen? Und das müsste SPD sein. Aber hier Europa-Bums, Elmar Brok, der ist auch ständig in den Nachrichten. Der ist auch aus Bielefeld. So ein komischer CDU-Vogel ist das, glaube ich. Auf jeden Fall war ich auch mal mit der Schule noch in Brüssel und da hat er uns durchs Parlament geführt. Ja. Ingolf Lück kommt auch aus Bielefeld. Ja, der war auch im berühmten Bielefelder Kinderchor. Ich sage jetzt nicht, wer von uns beiden dann noch drin war, aber ich sage einfach, dass ich es war. Sonst denken die Leute, du warst es. Ja, echt, das wäre jetzt nicht. Der ist da rausgeflogen wegen schlechtem Benehmen. Ingolf Lück? Ja, Ingolf Lück ist da aus dem Chor rausgeflogen. Wie schlecht war denn das Benehmen? Bitte? Also wie schlecht hat er sich benommen? Also, das war halt echt ein, sag ich mal, konservativer Chor. Ja. So, Ingolf Lück war halt immer ein Punk schon. Der war auch auf jeden Fall Punk. Womit wir wieder beim Thema sind. Also seine Eltern wohnen noch in Stieghorst, wo auch meine Eltern wohnen. Die Lücks. Die Lücks, ja. Geil. Die Lücks. Die Lücks. Geil, die wohnen da wohnen die Lücks. Ja, guck mal, hier gerade im Chat wird gerade bestätigt, dass es Pitt Clausen SPD ist. Mhm. Ich hatte also recht. Ja gut, da haben wir nochmal die Bielefelder Insider-Ehre gerettet. Puh, Ehre gerettet. Aber dann machen wir jetzt mal einen Ausflug aus Bielefeld raus. Hat ich auch gerade vorschlagen wollen. Ja cool, mach das doch. Ja. Aber in welche Richtung wolltest du denn? Ich würde jetzt mal nach, weil es muss eigentlich, sollte eine andere Stadt mit B sein, deswegen würde ich jetzt mal nach Bremen einen kurzen Ausflug machen und die Band Mokulis Kids anhören, in der allerdings auch zwei Bielefelder spielen. So, von daher zählt das. Und außerdem, ich würde sagen, wir hören den Song Olympia und außerdem muss ich noch den Sänger grüßen dabei, der nämlich heute Geburtstag hat. Ach. Und deswegen, nicht nur deswegen. Wie heute jetzt, während der Live hier? Ja, während der Live-Sache. Also nicht am 22. Also der vorgestern Geburtstag hatte? Genau, der hat vorgestern Geburtstag gehabt. Ja. Ruft ihn alle an und singt ihm ein Ständchen. Genau, der heißt Jana Rebecca, der Typ. und deswegen konnte jetzt der Song Olympia, der in Klammern heißt vier Rollen statt fünf Ringe, der ist sozusagen dagegen, dass das Skateboarding olympisch wird. Die Rollen statt fünf Ringe! Die Rollen statt fünf Ringe! Jetzt geht's weiter hier. Pogo Radio im Bermuda-Funk. So, Mikro wieder hier an Start. Bier ist offen. Die Mokolus Kids waren das gerade mit einem kurzen Song, wie sich das gehört. Das war, glaube ich, sogar der längste Song von denen. Oder einer der längeren Songs von denen. Wir haben uns gerade gefragt, ob Dieter Mokolus nicht Kölner war oder Günther ist. Heißt er. Günther. Ja. Nachdem diese Band so ein bisschen benannt ist, die Mokolus Kids. Ja, das ist ein weltbekannter Skateboardfahrer. Der war auch mal bei Österreich sucht das Supertalent mit seiner Skateboardkunst. Ist aber auch für andere Sachen bekannt geworden. Aber das sollte man hier auch nicht tun. Wie viele Leute wohnen in Bielefeld ungefähr? Ich glaube so 350, 330.000. Ja, ich glaube, es geht schon fast ein bisschen höher jetzt. Aber genau, so zwischen so 350, 360. Ist also mit der Peripherie halt auch. Ist wieder. Das schon ordentlich. Peripherie. Ja. Die Peripherie. Ja, genau. Ja. Genau. Nee, das ist schon wirklich eine echt unterschätzte Stadt. Also sind da, ach genau, weitere Bielefelder Prominenz natürlich Niklas Luhmann, ne? Also berühmter Soziologe generell. Die Bielefelder Schule, wie man sie nennt, ist ja nach der Frankfurter Schule bestimmt, weiß ich nicht, die zweitbeste Schule. Ja, was mit der Hamburger Schule? Die ist schon wieder out. Ja, weiß ich nicht, die Hamburger Schule. In die Hamburger Schule ist doch SpongeBob Schwammkopf gegangen, als er gelernt hat, Hamburger zu braten. Ne? Ach nee, der macht Krabbenburger. Das ist Krabbenburger Schule. SpongeBob? SpongeBob. Habe ich nie so richtig geguckt. Ja. Nee, weiß ich nicht. Aber ihr habt ja noch verraten, dass es noch eine Band gab aus Bielefeld, nämlich Notdurft. Genau. Ja, richtig. Da suche ich doch gerade mal hier im Archiv, im Keller. Und zwar gibt es ein Lied, das heißt Was dann? Das habe ich damals mit meiner ersten Punkband, habe ich das gecovert. Und wie hieß deine erste Punkband? Ach, die haben ganz doofen Namen. Ja, das sag mal. Darum geht's doch. Die Tunke. Die Tunke ist voll der geile Name, ohne die Scheiß. Tunke ist geil. Gut. Die Tunke. Ja. Die Tunke gefällt mir auch. Finde ich auch gut. Hat er gut gemacht. Ja, aber ich finde es super, dass man jetzt hier sitzt, eine Sendung über Bielefeld im Internet macht, mit dem ehemaligen, was hast du da gemacht? Bass. Bassisten von Tunke, der Notdurft kennt, die aus Bielefeld kommen, wo wir herkommen. Es ist, also, das grenzt ja schon ans Unwahrscheinliche. Ja, Zufälle gibt's. Ja, genau. Also, mindestens ein Lottogewinn jetzt bei draufgegangen. Notdurft, mit Was dann? Tja, und jetzt muss ich natürlich das Lied spielen, das wir damals 1986 gecovert haben. Was genau 28 Jahre her ist, haben wir gerade ausgerechnet. Wir graben also auch in deiner Vergangenheit heute. Ja. Und wir haben damals alle nicht gewusst, dass die Band aus Bielefeld kommt. Ich bin total gespannt. Wie habt ihr damals aufgenommen? Im Proberaum oder seid ihr irgendwie im Studio gekommen? Nee, das war tatsächlich unser erstes Konzert im Jutz in Kralsheim. Ach, das ist jetzt ein Live-Mitschnitt? Das hat ein Kumpel mit seinem Sony Walkman aufgenommen. Das war der erste Walkman mit Aufnahmetaste. Das sind so viele auch medientechnische... Und der hat es während dem Pogen, das war ganz vorne, und hat das Ding dann so Richtung Bühne gehalten. Geil. Also ich bin jetzt echt gespannt, wie das klingt. Das ist ja echt historisch wertvoll. Ja. Wenn Leute ein bisschen Spaß haben, ist ein Punkertanz, ne? Der Punkertanz. Der sogenannte... Seid ein bisschen sparsam, ne? Das nächste Lied, ich glaube, ihr kennt jeder die Gruppe Notdurft. Notdurft. Das ist, was jeder mal verrichten muss. Und das nächste Stück ist von denen. Stimme nach. Pja, was dann? Was, wenn der Ton, wenn die Uhr abläuft? Was, wenn der Frieden vergeht? Was, wenn Waffen Probleme lösen? Und wenn der nächste Krieg der letzte ist? Was, wenn der Frieden vergeht? Was, wenn die Tour irgendwo drüber steht? Was, wenn die Menschheit stirbt? Und wenn heute ist schon gestern ist? Was dann? Was dann? Was dann? Was dann? Was dann? Eins, zwei, drei! Und der Sänger, der Jens Teichmann, den gibt es heute immer noch und der macht immer noch Musik. Tatsächlich? Der spielt, ja, der hat irgendwie letztens auch mir was Neues geschickt. Auch Punkmusik? Nee, eigentlich eher so Swing, Jazz, so ein bisschen so in die Cave-mäßig. Hm. Also so ein bisschen so verruchte Rotlichtbar-Musik. Ja, super, aber also das jetzt mit einem Sony Walkman aus der Menge aufgenommen war, das hätte ich nicht gedacht, also super Sound. Ja, sollte man dafür häufiger machen, ne? Ja, besser als irgendwie Leute, die ein Vierspurgerät haben und sich nicht damit auskennen. Mhm. Solche Aufnahmen habe ich auch natürlich. Ja, davon habe ich natürlich von auch. Von mehreren Bands, wo ich mitgespielt habe, wo ja. Total scheiße sind. Es geht nichts über so ein ordentliches Einspurgerät. Genau. Ja, wir machen aber weiter hier. Thema ist Bielefeld. Ja. Machen wir einfach mal kurz und bündig, einfach nochmal, weil die Band irgendwie eine der besten aus Bielefeld ist, am Bodenwälzen Ego-Part hier an und dann reden wir weiter. Wie alt ist die Band? Oder, die oder? Haben sich irgendwann auch, weiß nicht, Anfang 2000 aufgelöst, gab es so seit 95 oder sowas? 95, glaube ich, ja. Ja, genau. Gibt es eigentlich noch eine Gegenwart? Also gibt es noch aktuelle Bands, die da irgendwie noch aktiv sind? Ja, glaube ich, eine ganze Menge. Aber also das IOZ Bielefeld ist mir ja letztens wieder irgendwie da... Da gibt es auf jeden Fall wieder sehr aktive Konzertgruppen. Das war ja auch mal ein bisschen zurückgegangen. Im IOZ passiert auf jeden Fall wieder mehr, habe ich zumindest so das Gefühl. Die sind doch da irgendwie wieder durch die Presse gewandert, weil sich einer bei Feine Sahne Fischeli irgendwie, der Schlagzeuger, irgendwie sich das T-Shirt ausgezogen hat und dann... Stimmt, daher ist... Die wandern immer durch die Presse mit sowas. Das ist, ja. Ich glaube, das ist so ein Marketing-Ding von denen. Ja, aber die gibt es ja auch schon unglaublich lange. Ich glaube, das ist auch eines der wirklich älteren autonomen Zentren in Bielefeld. Ich weiß nämlich zufällig genau, dass es an der Stelle, wo es jetzt ist, seit dem 1. Mai 1974 ist. Das weiß ich aus irgendeinem Grund, weiß ich das. Ich habe so ein Buch gelesen, das habe ich mir gemerkt. Weil 1. Mai habe ich gedacht, so, das passt ja gut. Ja. Und 74 hab ich mir dann einfach noch obendrein gemerkt. Also, weil es mich auch irgendwie sehr berührt hat, wie lange es diesen Laden schon gibt. Wie lange diese Chaoten schon wohnen. Ein Laden mit Geschichte und es kommt jedes Jahr eine neue Generation, die alles neu erfindet. Der Jens von Dr. Sommerteam, die wir eben schon gehört haben, der hatte auch Hausverbot im IOZ. Der ist da rausgeflogen, weil er die als Linksfaschisten beschimpft hat, nachdem er sich beim Kickerspielen gestritten hat. Und der hatte Hausverbot im IOZ. Zu Recht wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja. Aber wurde das auch durchgesetzt oder hat das nochmal ausprobiert? Ich glaube, das war relativ bald aus Bielefeld weggezogen. Ja, genau, weil er nirgends mehr hingehen konnte. Ja, genau. Geil. Er hat Bielefeld relativ schnell abgegrast. Ja, muss halt immer alles sauber halten hier, ne? Ja. Am Boden wälzen mit dem Lied Ego Party. Da gesessen und über mich gelacht, hab nachgedacht über die Zeit, es hat manchmal was gemacht, jetzt hab Bock auf etwas Party, etwas Party, und ich hab mit meinen Menschen schön zu essen, wie bescheuert Leben ist. Wer hat bloß die Zeit erfunden? Wer hat bloß die Zeit erfunden? Wer hat bloß die Zeit erfunden? Ich will Wissen, in die Scheißen auf dich. Kannst du noch nie verstehen, ich verstehe es selber nicht. Wer hat bloß die Zahl erfunden? Wer hat bloß die Zahl erfunden? Ich will einmal einen Tag erleben, wie ihr ihn schon lange kennt. Will die Party mit mir selbst erleben, die euer eigenen. Ich will einmal einen Tag erleben, wie ihr ihn schon lange kennt. Will die Party mit mir selbst erleben, die euer eigenen. Ich will einmal einen Tag erleben, wie ihr ihn schon lange kennt. Will die Party mit mir selbst erleben, die wahrscheinlich. Ich muss ja sagen, das Konzept, irgendwie hier Bands, Städte vorzustellen, anhand ihren Punk-Bands, finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja. Sollte man eigentlich fortführen. Wer hat's erfunden? Gern geschehen. Ihr zwei. Ja. Eigentlich hat's die Not erfunden. Der Konsti, ne? Und der Simon. Die Not, als wir uns über den Weg liefen, zu später Stunde am Wochenende, und du sagtest, scheiße, ich habe noch keinen für Montag. Kommt ihr vorbei? Ja. Und dann sind wir einfach so, haben ja dieses Konzept aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, wir sprachen ja eben schon mal darüber, dass von der Band Die Tunke, der Sänger ja auch noch heute aktiv ist, aber anderen Kram macht. Ähnlich geht es auch dem Janni, den wir gerade gehört haben bei Am Boden wälzen, der schon vor seiner Punk-Phase auch eigentlich sich als Elektromusiker verstanden hat und das immer weiter nebenbei oder betrieben hat. Und manchen ist er vielleicht bekannt als Mighty Janni von Dave und Mighty, die auch mit uns bei unserer Dookie-Release-Show von Gedrängel gespielt haben. Und die covern halt Punk-Songs, aber in Elektro-Gewand. Ja, die waren mir auch sehr sympathisch. Die haben auch machen auch einfach Spaß. Die haben die nicht so komische Wände gehabt, irgendwie so aufgestellt? Irgendwie so, die haben auf jeden Fall immer so Licht-Show-Sachen. Ja, genau, die haben viele Lichteffekte immer dabei. Ja, doch, ich glaube, die hatten so Lichtständer. Ach so, genau, stimmt. Ja. Die hatten so, ich würde immer das Wort Ständer im Radio sagen. Ja, darf man. Doch, stimmt, die haben ihr Bühnenbild gestaltet mit so Ständern. Vorhangständern oder so, könnte man sagen. Ja, genau. Viele Sachen auf Ständer gemacht, die mit Licht zu tun haben. Ja, ich finde ja so Bands, die nur aus zwei Leuten bestehen, finde ich eigentlich sowieso sehr sympathisch. Ja, ist nicht so eng im Tourbus, ne? Ja, man kann einfach mal so auch so einfach mal mit dem Wochenendticket irgendwo hinfahren. Oder. Das kann man ja auch zu fünft. Ja, oder ja, klar, oder. Oder ist das Wochenendticket gibt es ja in dem Sinne gar nicht mehr. Ja, oder das NRW-Ticket. Naja, auf jeden Fall ist man halt flexibler und man ist halt. Ist auch einfacher zu teilen, die Gage. Durch zwei ist einfacher als durch drei oder durch vier. Ja. Okay, durch vier kannst du natürlich einfach zweimal durch zwei teilen. Und wenn du zu zweit bist, fällt es auf, wenn du den anderen bescheißt. Ne? Und sagst, was weiß ich, behalte einfach zwei Drittel. Ja. Dave und Mighty. Dave und Mighty. Ja. Change of Ideas. Genau, ein Bad Religion Song. Yeah. so als Aufnahme klingt es jetzt nicht so geil wie damals, als ich da viel zu besoffen war auf dem Konzert. Ja, es macht ja auch definitiv Spaß, den Jungs zuzugucken. Ja. Also das ist eine Liveband. Das ist eine absolute Liveband. Ja. Janni ist auch eigentlich der Einzige, den ich kenne, der es schafft. Also der hängt sich immer damit, dass sich nicht so nackt fühlt, eine Gitarre um. Mhm. Obwohl da halt effektiv nichts rauskommt. Also eine Attrappe. Aber er schafft tatsächlich, sich dann trotzdem daran, die Finger blutig zu spielen. Und beim letzten Konzert in Bielefeld, vor 3-4 Wochen, hat er es sogar geschafft, dabei eine Saite zu reißen. Naja, und dann gab es erstmal eine Pause, oder was? Nee, ich glaube, das haben sie dann so konsequent. Hätten sie, ich hätte es cool gefunden, wenn er es gemacht hätte, aber... Ja. Weiß ich nicht. Also wenn analog, fake, dann auch richtig. Ja, klar. Und erstmal Gitarre stimmen, ne? Ja. Alle müssen leise sein. Hier, apropos leise, hier, du kannst auch so ein paar 30-Sekunden-Songs mal spielen. Oh, ja. Und zwar von Drop-In sollte man unbedingt mal hören, I'm a fucking Sandal. Drop-In, auch eine Bielefelder Band, Anfang 2000er, mit dem Schlagzeuger von am Bodenwälzen, also die hängen immer irgendwo drin. Ja. I'm a fucking Sandal heißt der Song und ist, ja, kann man sich einfach mal anhören. Kann man machen. I'm a fucking Sandal. What, boy? Der war ja doppelt so lang wie versprochen. Das ja, dafür war doch die Ballade. Dafür war der Refrain einwandfrei, ne? Ja. Ja, textlich ist der einfach, geht ja unter die Haut. Ja, da können Turbostahl abkacken. Ja, aber man sollte auch Second 100 nochmal hören, würde ich sagen. Ah ja, stimmt, über die haben wir auch schon gesprochen, die sich ja dieses Jahr auch sogar nochmal zusammenschließen. Da haben wir, glaube ich, Fortress Europe als Song mitgebracht. Wir haben so viel gequatscht vorhin, wollen wir einfach nochmal ein bisschen Musik machen? Ja, aber von wann ist denn der Song? Von wann der ist? Der dürfte so von 2002 sein, glaube ich. Weil der ja immer noch immer, also das fällt mir immer daran auf, dass der immer so aktuell ist, ne? Weil ja das stimmt. Auch ständig irgendwelche Leute tatsächlich im Mittelmeer ertrinken, weil die nach Europa wollen und da nicht rein dürfen. Fortress Europe ist auf jeden Fall mittlerweile schon 17.000 Leute, habe ich irgendwie jetzt. Das ist ungefähr so viel wie in dem Stadtteil, aus dem wir kommen, in Bielefeld. ertrinken im Mittelmeer. Und Second 100 haben das relativ kritisch mal in einem Text behandelt. Richtig, der Song fängt hier mit einem Noam Chomsky Sample-Zitat an. Lass uns einfach mal reinhören. Mhm. Mhm. Die kommen aus Bielefeld. Ja? Aus Bielefeld, ja, genau. The World Health Organization has pointed out that what he calls the devastation of hunger is clearly in violation of Article 25. It's transparent. They also pointed out that there are more deaths every 2 years from hunger than during both. But that has no status from the relativist standard. Yeah. Ja, das ist ein Second 100 aus Bielefeld. Second 100? Nee, nicht Second. Soll ich mal gerade den Namen erläutern? Ja. Der ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich bin dieser Band auch erst später dazugestoßen. Und zwar in Amerika heißen die Paragraphen im Straßenverkehrsgesetzbuch, die heißen Sections. Aha. Und die Section 100 ist genau die, die das Skateboarden auf dem Bürgersteig verbietet. Zumindest in einer Region irgendwo in Kalifornien, keine Ahnung. Und der Name rührt halt von so einem Schild, wo stand No Skateboarding und darunter stand dann Sec 100. Okay. Daher rührt der Name. Ah. Knopf auf. Ja, ja. Man kann so alt werden wie eine Kuh, man lernt immer dazu. Aber das Konzept überhaupt, irgendwie jede Sendung irgendwie in eine andere Stadt zu thematisieren, ist eigentlich wunderbar, weil wenn jetzt alle Bielefelder zuhören, wenn da wirklich 300.000 Leute wohnen, ja, und die hören jetzt meine Sendung, weil sie irgendwie Lokalpatrioten sind und was ein bisschen von ihrer Kultur mitkriegen wollen. Wobei ich würde wetten, wenn uns jetzt tatsächlich Bielefelder zuhören, die sind bestimmt enttäuscht, weil wir einen sehr persönlich gefärbten Ausschnitt aus der Szene aber da bieten. Aber die sind dann wahrscheinlich dann so angeheizt und so aufgeladen, dass sie dann sagen, okay, jetzt kommen wir als nächstes und wollen dann das wirklich wahre Gesicht von Bielefeld. Gerade rücken. Mhm. Ja, und wir, wie gesagt, ne, wir haben das Konzept ja erst so vor ein paar Stunden entwickelt. Ja, also wir konnten uns nicht richtig vorbereiten. Und bei mir ist ja so, ich habe ja das größte Problem, jede Woche eine Sendung zu machen, ist ja nicht irgendwie die Sendung zu machen, sondern Gäste ranzuschleppen. Ja. Ja, ich kann auch Bremen und Köln machen. Ja. Weil ich habe in Bremen mal gewohnt, fühle mich immer noch als Bremer und jetzt wohne ich in Köln. Also zwei Städtesendungen kannst du noch ab. Ja, Sielweilviertel ist groß. Genau, richtig. Kommen wir so alle Hausnummern durch. Ja, da wohnt ja eigentlich auch in jeder Hausnummer eine Punkband. Genau. Ist wirklich so. Ja, Welche Stadt könntest du selbst bedienen? Mannheim. Mannheim. Ist da die Punkszene groß genug? Das habe ich aber irgendwie 10 Jahre abgeklappert. Also. Ja, aber das kannst du dann ja einmal machen, wenn du mal keine Gäste findest. Dann machst du mit dir die Ein-Mann-Mannheim-Show. Ein Selbstgespräch. Genau. Da kann ich aber nur von Sachen erzählen, die halt viel zu lange her sind. Muss es ja 28 Jahre sein. Zum Beispiel. Damals, als die Tunke. Ja, das war ja woanders. Ach so. Das war nicht Mannheim. Ja, ja. Jetzt wird es kompliziert. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben auch nicht mehr viel Lust. Ja. Ja, lass doch noch mal ein paar Kilometer vor Bielefeld gucken. Ja. In das sonnige Lippereihe, wo die Krusty Krew herkommt. Die kennen vielleicht manche. Und die haben auch die Sonne im Herzen, wie man an deren Sound auf jeden Fall hört, auch eine sehr melodiöse Band. Mit dem Lied Situation. You're talking to you like I was better. Think about it, we're not talking. Ja, das war wieder Pogo-Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberg. Wenn es heute nicht der 22.10. ist, dann habe ich meine Wiederholung. Und ich bedanke mich beim Simon und beim Konsti. Und jetzt hören wir noch ein Lied, wo der Konsti mitgesungen hat. Oder gesungen hat. Ich habe da Bass gespielt. Mein Bruder hat Schlagzeug gespielt und der Sänger ist mittlerweile Bulle. Okay, jetzt spielen wir Sloshed. Das Lied heißt Sloshed. Die Band heißt Müttergenesungswerk. Tschüss. Ciao. Tschüss.